Ich würde wirklich gerne über ganz viele andere Themen sprechen, meine eigenen Tierschutzprojekte, biologische Ernährung, aber wir befinden uns seit einem Jahr im Vernichtungskrieg und uns wird stetig weiter die Luft abgeschnürt und die Freiheit entzogen. Jetzt wollen sie Auslandsreisen verbieten. Es sind alles Dinge, die ich prophezeit habe und ich würde gerne über ein anderes Thema sprechen als über die Juden und ihren schändlichen Einfluss auf die Welt, über das terroristische Weltjudentum. Aber egal, bei welchem Thema ich mich gerade befinde, was in Zusammenhang mit der Lügenpandemie steht, überall versteckt sich ein Jüdlein. Es sind alles Juden, es sind jüdische Pläne. An alle, die hier neu auf meinem Kanal sind, ich würde gerne über andere Themen sprechen. Es geht nicht. Diese ganzen Impfstoffhersteller, das sind alles jüdische Konzerne. Diese ganze Weltdiktatur, diese neue Weltordnung, das ist ein jüdischer Plan aus Talmud und Tora, die Jewish World Order, die BRD. Jeder, der in der Machtposition ist von den Politikern, ist ein Jude. Alle tragen sie die Kippa. Wir befinden uns in einer verjudeten Welt und der Jude ist der Strippenzieher bei allen schändlichen Dingen. Ob das Pädophilenringe sind, geschändete Kinder, grundsätzlich Pädophilie, Satanismus. Der Jude ist Satanist. Ob das die ganzen Kriege in Nahost sind, die Zerstörung der islamischen Welt, die Lüge in der BRD, die zwei Weltkriege, es war alles der Jude. Wenn man sich einmal mit diesem Thema beschäftigt hat, dann findet das kein Ende. Dem Juden gehört die komplette Pharmaindustrie. Ich bin 20 Jahre Tierschützer. Ich habe mich immer gefragt, wie es sein kann, dass man Tiere so krass misshandelt in den Tierversuchslaboren. Dass man ihr die Köpfe aufschneidet, Elektroden reinsteckt oder die Augen verätzt. Jetzt weiß ich es. Dem Juden gehören diese Tierversuchslabore. Dem Juden gehört die Pharma. Und seine Religion schreibt ihm vor, dass er uns verachten soll. Er soll alles Leben auf der Welt verachten. Der Jude ist der Satanist. Er hält uns für Insekten. Er hält uns für niedere Tiere. Und deswegen muss man es offenbaren. Und auch wenn es einen Schuldkult gibt in Deutschland seit 76 Jahren, und zwar fälschlicherweise, weil die Deutschen haben sich nichts vorzuwerfen. Sie haben sich in zwei Weltkriegen ab 1914 gegen diese terroristische Weltverschwörung der Juden gestellt und verteidigt. Sie haben sich gar nichts vorzuwerfen. Und obwohl es nun diesen Schuldkult gibt, jemand muss es aufbrechen. Es kann nicht sein, dass sich diese Parasiten seit 76 Jahren als Opfer hinstellen der Deutschen und unter diesem Opferschutz eine Schandtat nach der anderen begehen. Deutschland, erwache endlich und erkenne deinen echten Feind und alle Völker mit dir. Denn das ist kein deutscher Kampf mehr hier. Der Jude will alle Völker versklaven und einen Großteil ermorden. Sieg heil für alle Völker.